Schlaf ist für solche, die sich nicht beherrschen wollen. Wer fragt, hat keinen Charakter, kann sich nicht motivieren. Schlag dir eine Fährte durch den Dschungel. Wenn du zögerst, ist der schnellste schon vorbei. Mit produktiven Schritten in die Hölle. Und am Ende wird die Zeche eingeholt durch Lebensleid. Mühsam und schleppend am Mühlenrad der Zeit. Es rasen die Sekunden am Joch der Einsamkeit. Unbestimmte Angst vor Langeweile. Die Stille hat dich um den Schlaf gebracht. Kein in sich gehen durch endlose Bespaßung. Und überm Tor zur Folterbank hängt ein Willkommensschild. Schlägt, dann denkst du, hoppla, schon vorbei.